eine Blume zu Sarum, zu Sarum, zu Sarum. Ich bin eine Blume zu Sarum, zu Sarum. Freund unter den Söhnen. So ist mein Freund, mein Freund. So ist mein Freund, mein Freund, mein Freund. So ist mein Freund, mein Freund, mein Freund unter den Söhnen. Ich sitze unter dem Schatten der des ich begehre. Ich sitze, unter dem Schatten. Ich sitze unter dem Schatten des ich begehre. Ich sitze unter dem Schatten, ich sitze unter dem Schatten des ich begehre. Ich sitze unter dem Schatten des ich begehre. Ich sitze unter dem Schatten, ich sitze unter dem Schatten, ich sitze unter dem Schatten des ich begehre. Ich sitze unter dem Schatten, des ich begehre, des ich begehre, des ich begehre. Und seine Frucht ist meiner Kehlen süß, ist meiner Kehlen, ist meiner Kehlen süß, süß, süß. Und seine Frucht ist meiner Kehlen süß, süß, süß, ist meiner Kehlen süß. Ich sitze unter dem Schatten, des ich begehre. Ich sitze und seine Frucht ist meiner Kehlen, meiner Kehlen süß. Ist meiner Kehlen, ist meiner Kehlen süß. Ist meiner Kehlen süß, ist meiner Kehlen süß.